fühl mich so alleine, wenn ich keinen Boden spür. Flieg mit mir, ich beame mich ins Orbit und ich halte mich fest an dir. Begleite mich auf meinem Trip und komm in meinen Traum. Dass du nicht ganz so bist wie ich, das stört mich dabei kaum. Ich brauche halt ein Trittbrett und ich brauche ein bisschen Geld, damit es mir im Himmel an nichts fehlt. Flieg mit mir, denn ich fühl mich so alleine, wenn ich keinen Boden spür. Flieg mit mir, ich beame mich ins Orbit und ich halt mich fest an dir. Auf dieser Fahrt, da geht es ab, da kommst du nicht zur Ruhe. Doch du sollst nicht sehen, wohin, drum mach die Augen zu. Ich erzähle dir Geschichten, ich bin Weltmeister im Dichten. Und glaubst du mir, dann schrei ich laut, juhu. Do-da-bop.